Es ist der 11. Dezember 2016, nach Erdenzeitrechnung. Die beiden Podcaster Max und Maschu sind im Auftrag des Space FBI undercover im Space ISIS Hauptquartier, um die Identität des Anführers der intergalaktischen Terrororganisation zu enthüllen. Der gewitzte FBI-Leutnant Sudeldinger hatte die beiden eingeschleust und wartet nun mit seinen Streitkräften auf einem nahegelegenen Mond auf den Zugriff. Die beiden Unterhaltungskünstler und Lebemänner warten noch auf eine Audienz beim ISIS-Anführer, als sich der... Ich sehe gerade, dass der Programmchef gerade nicht zuhört und ich möchte die Gelegenheit nicht verstreichen lassen und eines meiner selbstgeschriebenen Gedichte vorlesen. Kurz, ja. Winterliche Begierde. O Begierde, du flüchtiges Etwas! Die heiße Lust der Wintertage legt sich wie ein prickelnder Nebelschleier über die Dächer der Großstadt. Ich wandere durch die Straßen, kalt ist der Asphalt, heiß sind die Schritte derer, die auf ihm wandern. Werden die beiden Podcaster diesen brisanten Auftrag überleben? Wird Sudeldinger rechtzeitig zur Hilfe eilen, um Space ISIS ein für alle Mal das Handwerk zu legen und die beiden in Sicherheit bringen? Dies und viel mehr heute bei Creamspeak. Meine gesammelten Werke, sexuelle Meditationen im Nebel, sind jetzt übrigens bei Amazon und Audible für ganz kleines Geld. So, boah, langsam ist aber auch echt mal gut mit dem Agentenspielen. Aber echt jetzt, ey, ich will jetzt auch wieder nach Hause. Einfach wie mal zurück zur Erde. Ich meine, wir haben wahrscheinlich so viel verpasst, ne? Also, wie viele Julian Bam Videos ich wohl schon verpasst habe. Oder Gronkh. Die sind ja echt klasse. Ja, genau. Glaubt man ja gar nicht, wie unterhaltsam diese YouTuber heutzutage so sind. Da braucht man gar kein Fernsehen mehr. Wow! Wirklich unglaublich. Ich könnte stundenlang über YouTuber reden. Da hast du... Geh mal ans Telefon. Ja, klar. Hallo? Röbel? Genau. Hey, Herr Sudeldinger, ich wollte nur sagen, das Essen hier ist wirklich unglaublich und Sie glauben auch nicht... Hören Sie zu. Also, ich habe meine Truppen in Position gebracht. Swag. Sagen Sie, wissen Sie eigentlich, worum es hier geht? Mein Gott, Millennials. Also, meine Truppen stehen in Position. Wir warten auf einem nahegelegenen Mond auf den Zugriff. Und wir warten auf Ihr Zeichen. Sobald Sie die Identität des ISIS-Anführers haben, stürmen wir das Hauptquartier. Sie schicken uns einfach eine SMS mit der Identität, also einem Bild und Ihren Koordinaten, sobald Sie den Anführer sehen. Haben Sie das verstanden? Aber ja, wir steppen da rein, machen ein Selfie mit dem Boss und schicken euch eine WhatsApp mit unserem Standort. Easy peasy Babys Beauty Palast Squeezy. Ist eigentlich alles okay bei Ihnen? Sie hören sich so, naja, so seltsam an. Woho! Alles steasy, Dude. Dude. Sagen Sie, Sie versuchen doch gerade nicht allen Ernstes, sich mit billiger Jugendsprache der Zielgruppe der 8- bis 18-Jährigen anzubiedern, oder? Auf gar keinen Fall. Wir sind voll authentisch. Wir sind bloß eins flyen Podcast am Maken. Von Neißigkeit her. Pepe the Frog. Einfach aufgelegt. Ja gut, können wir eigentlich auch reingehen. Hier, ich glaube, hier muss man klingeln. Warte mal. Okay. Hallo? Willkommen, meine Herren. Bitte setzen Sie sich. Guten Tag. Guten Tag. Ich bin Imrei Al-Abadschi, der glorreiche Führer von Space ISIS. Sie haben sich um unsere Organisation äußerst verdient gemacht. Ihren Anschlag perfekt ausgeführt. Sie können stolz auf sich sein. Wir hier bei Space Isis schreiben den Zusammenhalt groß. Und wir belohnen unsere Attentäter fürstlich. Das oberste Gebot. Yo. Ey, sag mal, der kommt mir irgendwie total bekannt vor. Ja, ja, auf jeden Fall, das ist doch hier. Schau mal, der Bart ist doch mal geklebt. Ja, ja, doch, klar, das ist doch dieser Enthüllungsreporter, sagen wir mal. Haar ein bisschen kürzer und eine Brille drauf. Ja, stimmt, sicher. Bildzeitung, Brötchenfabrik, Starbucks. Günther Wallraff! Das ist Günther Wallraff! Und deshalb werde ich euch nun meine geheime Identität offenbaren. Haha! Denn ich bin in Wirklichkeit gar nicht Imrei Alabachi, sondern Günther! Ja, Günther Wallraff, das hatten wir gerade eigentlich... Günther Wallraff! Haha! Der große Enthüllungsreporter! Und selbst ihr beide von der Erde konntet es nicht sehen, obwohl es direkt vor euren Augen war. Ja, okay, ich glaube, wir haben es jetzt verstanden. Gar nichts also, habt ihr verstanden. Denkt ihr etwa, die Enthüllung meiner Person würde mir als Plot-Twist reichen? Was glaubt ihr eigentlich, wen ihr hier vor euch habt? M. Night Shyamalan-Nennegans? Also, ich hatte jetzt schon auf Günther Wallraff. Schnauze! Wie Hobby-Detektiv! Ihr glaubt doch nicht allen Ernstes, ich hätte nicht gewusst, warum ihr hier seid. Nachdem unsere Attentäter mir davon berichtet hatten, wie ihr den Präsidenten überfahren habt, war mir sofort klar, dass Wudeldinger diese Chance nicht ungenutzt lassen würde. Der alte Fuchs dachte wohl, er könnte euch hier unbemerkt einschleusen. Zwei abgehalfterte Kleinkünstler als Undercover-Agenten, dass ich nicht lache. Verdammt, woher wissen Sie? Herr Wallraff, woher wissen Sie das bloß? Warum sind Sie nur so unwiderstehlich? Und wie machen Sie das mit Ihrem Schnauzer? Weil Sudeldinger ein lahmer Hund ist und mit einem Alkoholproblem und einer Schwäche für blutjunge Mädchen von der Akademie. Das gibt's doch nicht. Gibt es wohl. Wer würde schon eine Bedrohung vermuten hinter der unschuldigen, hübschen... Daddy Gleepfleut von der Academy. Verdammte Scheiße! Sie intrigante Ratte! Wir müssen Sudeldinger warnen. Max, hast du das Handy? Ja, ja, schon erledigt. Sudeldinger ist unterwegs. Ihr armseligen Langzeitstudenten. Bis euer geliebter Detektiv hier ist, sitze ich längst schon wieder bei Markus Lanz und lasse mir von Veronika Ferres die Hühneraugen massieren. Bitte was? Ja, ihr glaubt doch nicht allen Ernstes, dass ich noch eine Sekunde länger als nötig auf diesem elenden Wüstenplaneten hocken bleibe. Also, das Essen fand ich aber eigentlich ziemlich gut. Aber Papp, als ich bei Space Isis eingestiegen bin, wollte ich eigentlich nur eine Enthüllungsreportage über die Arbeitsbedingungen der Reinigungskräfte drehen. Könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Knochenjob ist, so einer ungehobelten Terrormeute den ganzen Tag hinterher zu fegen? Naja, und wie immer habe ich meinen Job dann so gut gemacht, dass ich binnen weniger Monate zum obersten Befehlshaber aufgestiegen bin. Versuchen Sie mal, so eine Stelle zu kündigen, ohne dass Ihnen der Kopf abhanden geht. Ich hatte mich schon fast mit meinem neuen Leben abgefunden. Doch dann kamt ihr um die Ecke. Zwei ahnungslose Vollidioten. Die perfekte Besetzung für meine große Inszenierung. Und alle haben perfekt mitgespielt. Und jetzt seid ihr hier. Sudeldinger wird den Laden hops gehen lassen. Und während um uns herum die Hölle tobt, werde ich mit dieser geheimen Fluchtkapsel hier zurück auf die Erde fliegen. Imrei Al-Abachi, der große ISIS-Anführer, heroisch gestorben in der letzten Schlacht um die Bastion des Kalifats. Damit werden Sie niemals durchkommen. Sudeldinger wird... Was zum Teufel? Was ist das denn hier? Oh. Er hat uns mit irgendeiner komischen Schaumpistole festgeklebt. Es ist in meinem Mund. Sudeldinger dies, Sudeldinger das. Hören Sie sich eigentlich manchmal zu? Sie sollten sich statt Ihrem Podcast mal lieber Ihrer Suche nach einer vernünftigen Vaterfigur widmen. So, ich werde mich jetzt in aller Ruhe für die Erde frisch machen. Und wenn Ihr Detektiv hier ist, bin ich schon längst über alle Berge. Wallraff over and out. Weißt du was, Max? Wenn wir jetzt hier schon festkleben, ja, können wir eigentlich gleich einen Podcast aufnehmen, oder? Ja, ja, wie lange hat er gesagt? Braucht boah, du, 60 ich Minuten? Ich weiß es nicht. Es waren wahrscheinlich 60 Minuten, alle Erfahrungen. Aber ich meine, Sudeldinger, der kriegt das schon hin. Und Scene! Willkommen zu Creamspeak! Herzlich willkommen zu Creamspeak! Ah, wir haben den 12. Dezember 2016. Die Welt liegt fast in Schutt und Asche. Aber uns geht es gut und ich hoffe, euch da draußen geht es ebenfalls gut. Wir haben heute brisante Themen. Ich glaube, wir machen eher eine freie Sendung heute, oder? Nicht so das Also ich bin schon frei, sowohl geistig als auch klamottentechnisch. Talent. Und talentfrei, ja. Deswegen, ich glaube, ich bin auf alles gefasst. Okay, womit wollen wir denn anfangen? Ich habe ein paar kleine Artikel gelesen und ich habe gedacht, die Sexfolgen kommen immer am besten, deswegen lese ich jetzt nur noch Sexsachen. Ja, das ist sehr gut. Ich kriege auch nur noch Sexwerbung. Creamspeak, das aus Versehen an den falschen Adressaten abgesendete Dickpick unter den Podcasts. So, bitte, Maschu. Ja, the stage is yours. Also, ich habe gelesen, Future Sex, also nicht das Buch, aber ein Artikel darüber, von der guten Emily Witt. Und es geht in ihrem Buch hauptsächlich darum, halt über zukünftige oder aktuelle Formen von Sexualität. Und da ist ja okay. Von, ich glaube, Panamorie war es das? Also man liebt alle oder mehrere. Ich glaube, wenn man im Jahre 2016 über Sexualität redet, dann gibt's also die Wahrscheinlichkeit, dass es was gibt, ist auf jeden Fall höher als die Wahrscheinlichkeit, dass es was nicht gibt, was man einfach so in den Raum wirft. Ich glaube auch, man kann erstmal irgendwas sagen und Sexualität hintersetzen und das hat irgendwer wahrscheinlich schon mal gemacht. Ich meine, wir haben auch immer mehr Menschen auf dieser Welt. Ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas noch nicht gemacht wurde, wird immer kleiner. Zumindest in den physisch beschränkten Möglichkeiten, die uns als körperliche Wesenheiten so auferlegt sind. Ja. Bin ich ganz bei dir. Also, die gute Emily Witt schreibt in Future Sex, dass das Angebot an Sexualitäten immer größer wird oder so groß ist wie noch nie. Und ich fand es eigentlich ganz angenehm zu lesen. Es geht hauptsächlich darum, dass, also wir haben immer mehr Angebot, immer mehr Zugänglichkeit durch Internet, Pornografie und wir haben auch immer mehr Auslebungen von Sexualität. Das heißt Panamorie, ich nenne es jetzt einfach mal so. Jetzt, zur Not gibt es das jetzt. Zur Not gibt es das. Nekrophilie. Sodomie gab es doch schon immer. Genau. Das gab es doch schon immer. Solange ja, aber ich meine, das Menschen, wird jetzt auch mehr und Menschen vermehrt und Tote ausgelebt. Gab. Vermehrt ausgelebt jetzt. Das ist, glaube ich, in der Gesellschaft angekommen. Ja, wenn der türkische Präsident, dann sind wir, ja. Okay, verstanden. Panamorie heißt eigentlich, glaube ich, wir nennen es jetzt so, heißt so viel wie wir lieben alle und wir lieben vor allem mehrere. Also da haben wir wirklich eher so eine emotionssexuelle Nummer und dann gibt es Solosexualität, das sind dann die Leute, die sagen, ich finde halt nichts daran mit einem Partner, ich mache es lieber alleine, also mit Pornografie oder mit schönen Gedanken. Also klassische narzisstische Persönlichkeitsstörung. Das ist, wenn man dabei in den Spiegel guckt. Achso, okay. Sorry. Also siehst du mal, gut, dass wir einen Experten hier haben. Finde ich auch. Ja, finde das manchmal einfach ganz angenehm, wenn ich gerade frisch vom Friseur komme. Und du, auf jeden Fall. Ich meine, es geht auch nicht, also wer verbietet einem denn, ne, sich das Selbstbild mal so ein bisschen aufzupolieren? Ich finde überhaupt nichts daran. Ich habe sogar mal auf einer Seite, habe ich mich künstlich altern lassen, auf dieses Your Future Self. Und dann habe ich mir dazu einen runtergeholt, weil ich auch mit reiferen Männern mag, die aber ich selber sind, genau. Schön. Wo war Sorry, ich? Genau, Future Sex. Genau, ja, Solo-Sexualität, zum Beispiel der, das hatten wir irgendwann mal in der Folge, auch mit dem netten Hörerbrief von Radio Rando. Ja. Ne, mit dem jungen Asiaten, der sich den Penis abgeschnitten hat. Der Penischef, genau. Und den dann Champignonsoße, ja. Genau, verfüttert hat. Der war zum Beispiel auch asexuell. Der wohnt jetzt übrigens mit einer Frau in einem Spiegelhaus. Ne? Es sind überall Spiegel an den Wänden. Okay. So leben sie ihre Sexualität aus. Die Schön. Gucken sich im Spiegel an. Ist doch gut. Ja. Also, du, jedem das seine, ne? Genau, jeder wie er mag. Absolut. Das wussten damals schon die Nazis. Und Creamspeak, der Sex-Podcast aus dem Dritten Reich. Der langsam in Fahrt kommende Sex-Podcast. Ja, genau. Übrigens, Polyamorie ist richtig, gerade gesehen. Polyamorie. Ja, genau. Ich wollte fast und fragen, ob das in Richtung Polyamorie geht, aber dann ist es quasi dasselbe. Da geht es ja auch darum zu sagen, ne, es ist okay, wenn ich jetzt eine Beziehung mit mehreren Leuten habe und, ne, weiß ich auch nicht. Das, aber die Liebe verteilt jetzt mal, sich auf verschiedene ehrlich, Partner. Wie ist das bei dir? Wie ist das bei dir? Wenn du zum Beispiel, du hast jetzt eine Freundin und die sagt, hör zu Max, ich habe da jemanden gefunden und ich finde ihn super und ich möchte gerne mit ihm schlafen. Oder aber, ich habe da jemanden gefunden und ich liebe den aber genauso wie dich. Puh. Ja, das ist nämlich eine gute Frage. Das ist Soll eine ich sehr, zuerst sagen? Ja, sag, du hast ja schon mehr, das klingt so, als hättest du schon mehr Gedanken darüber gemacht. Sag mal zuerst. Ich habe ja grundsätzlich in jeder Beziehung immer eine Affäre, damit, wenn mit mir Schluss gemacht wird, ich würde sagen, ich mache aber zuerst Schluss. Ich sage, Sexualität, darüber kann man reden. Und das meine ich wirklich ernst. Und meine Freundin hört den Podcast. Das muss ja positiv sein, was ich jetzt sage. Also, ich denke, wenn jemand in meiner Beziehung, ja, den ich wirklich sehr liebe und der schon lange mit mir zusammen ist, zu mir, an mich herantritt und das Ganze für, also ich bin, wir sind ein Bürokratenhaushalt, wir reden hauptsächlich über Formulare. Ja, genau. Also wenn er dann dieses wenn er Formular, die Antragstellung, genau, miteinander reden. Pflichtgemäß erfolgt, ja. Genau, Antrag auf Gespräch über Sexualität und Beziehung, dann geht das natürlich erstmal, ne, in die, weißt ja, ne, Behörden. Ja, und genau. Also wenn sie jetzt an mich herantritt und sagt, hör zu, ich sehne mich da körperlich nach etwas, das du mir nicht geben kannst. Ja. So, dann bist du natürlich, dann reden wir darüber, ja, vielleicht kriegen wir es ja irgendwie hin, ne? Vielleicht genau. Kann ich ja noch, wenn man dann zu dem Punkt kommt, also ich meine, erstmal, es ist diskutabel, das wäre nichts Indiskutables. Absolut, wenn das ich glaube, das ist auch tatsächlich nicht gesund, weil wenn das Verlangen da ist, aus welchen Gründen auch immer, ne, und wenn es einfach die reine pure Neugier ist oder so, dann sollte man zumindest drüber reden können. Weil sowas zu unterdrücken, finde ich eigentlich Schwachsinn. Also in einer reifen Beziehung. Ja, ne? Vor allem, aber nicht nur in einer reifen, ich denke auch in einer glücklichen Beziehung. Ja, absolut. Das ist das Wichtige dabei. Also wirklich, wenn man, ne, und dann gibt es halt irgendeinen Grund, was mir gesagt, wir müssen reden. Und wenn dann diese Person an mich herantritt, ich sage jetzt extra diese Person, damit meine Freundin, also wenn sie dann an mich herantreten würde. Das kommt jetzt ein bisschen spät, dieser Rückzieher. So. Übrigens, das gilt für alle anderen Frauen und nicht für meine Freundin. Ja, genau. So, und wenn jetzt diese Person an mich herantritt und sagt, okay, es gibt da etwas, dann würde ich sagen, darüber kann man reden. Lass uns wirklich darüber reden und dann kann man das auf eine rationale und ruhige Art machen. Was ich damit sagen möchte, ich würde jetzt nicht komplett ausflippen. Eine andere Sache wäre das, zwar nicht komplett ausflippen, wenn jetzt jemand an mich herantritt und sagt, hör zu, ich habe da jemanden getroffen und ich habe mich verliebt, ich liebe den genauso wie dich. Erstmal, ich bin jetzt schon etwas länger in einer Beziehung und dann würde ich mir erstmal denken, Moment, ich habe 7 Jahre dafür gebraucht. Wie lange kannst du den Kerl? Warum schafft er das in 3 Wochen, was ich in 7 Jahren gerade so schaffe? Ja. Und da muss man natürlich sagen, vielleicht ist er ein sehr begabter, effizienter Romeo. Das ist ja das Wichtigste in Deutschland. Man muss ja auch effizient sein. Ja. Und ich denke mir, dann würde ich wirklich sagen, also wenn es jetzt eine emotionale Ebene, ganz klar körperliche Sexualität, emotionale Sexualität oder körperliche, emotionale Ebene getrennt, dann, das wird mir, glaube ich, wehtun. Ich glaube, das auf der, etwas, auf der emotionalen Ebene, wo ich gekränkt wäre. Ja, ja, ich glaube, da wäre ich wirklich gekränkt. Ja, ja. Also ich denke, ich sag mal so, ich denke, ich bin da ein bisschen bei dir, weil ich habe, also ne, das ist, man hat ja manchmal, spielt man so Szenarien durch im Kopf, jetzt gar nicht ohne sich jetzt akut einer Bedrohung ausgesetzt zu fühlen, also ich habe, falls meine Freundin das zufällig hören sollte, ich habe nicht die Angst oder das Gefühl, die würde derlei Absichten hegen. Ich dachte, du meinst jetzt, du hast so Fantasien. Also wenn du so rumgehst und du siehst... Ach so, du meinst meine Fremdgehfantasien. Ja, das ist was ganz anderes. Das ist okay. 24/7 und die ganze Zeit. Nein, manchmal, ne, keine Ahnung, spielt man so Szenarien im Kopf durch. Und ich glaube tatsächlich auch, also du hast ja auch, selbst wenn du dir sowas vorstellst, hast du ja eine gewisse Reaktion darauf, ne? Wo du merkst so, that doesn't feel so good. Oder halt so, okay, macht mir jetzt nicht so viel. Ne? Also selbst wenn du quasi das hypothetisch durchspielst. Und ich glaube, bei mir ist es tatsächlich auch so, dass ich sagen würde, auf einer reinen körperlich-sexuellen Ebene würde es mir auch tatsächlich weniger machen als auf so einer emotionalen Ebene, weil die Bindung da einfach tiefer ist. Und ich glaube, da ist es aber, wird es auch schon wieder eigentlich interessant, also da, wo du jetzt auch eben, oder wo ich jetzt eben angesetzt habe, weil da ist natürlich dann irgendwann die Frage, ne, inwieweit lässt sich das trennen? Und wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, dass halt Sex ja eben nicht nur Pornosex ist und halt. Ja, aber, so aber vielleicht für jeden anders, ne? Für jeden anders, ja, ja, genau. Aber wenn man jetzt halt von so, ich sag mal, von so Liebessex, so Beziehungssex spricht, ja, wo einfach eben auch diese Bindung natürlich Teil davon ist und das dadurch halt einfach schöner macht und so und dem mehr Tiefe gibt. Dann wäre ich, also du kannst es ja wahrscheinlich einfach allein durch unsere biochemische Struktur schlecht vermeiden. Also so allein Oxytocin-Ausschüttung und solche Geschichten, also hormonelle Geschichten, so Bindungshormone und so ein Kram. Und darf ich kurz einhaken? Ja. Liegt es daran, dass Menschen das anders sehen durch wirklich eine Sozialisierung oder ist es wirklich etwas Biologisches, dass der eine sich beim Beischlaf verliebt und der andere nicht, weil der Ausschüttung anders hat? Ich glaube oder wird das nur unterdrückt oder weniger ausgebildet? Also ich glaube, das ist jetzt tatsächlich, ich habe jetzt keine Quellen, die ich da zugrunde legen kann, aber ich meine, dass es so ist und ich werfe das jetzt einfach in den Raum. Macht Breitbart Breitbart auch. Man möge mich korrigieren, falls es faktisch Blödsinn ist. Ich meine, es ist so, dass Frauen tatsächlich mehr Oxytocin ausschütten, also Bindungshormon oder Einbindungshormon, das klassische stereotype Bindungshormon ausschütten beim Sex, als Männer, was aber auch einfach evolutionär Sinn macht, zu sagen, wenn du jetzt einfach davon ausgehst, also dass wir einfach unterschiedliche Fortpflanzungsstrategien haben. Ne? Also wir Männer können theoretisch rumgehen und unseren Samen sozusagen versprühen und auf breite Masse gehen und hoffen, dass halt irgendeins unserer Nachkommen durchgeht. Das ist übrigens überlebt. Auch bildlich gesprochen das, was ich machen werde, wenn ich mit 40 noch kein Kind habe. Ich werde mit so einem Bestäuber einfach durch die Straßen rennen und versuchen, genau, so irgendeins aber auch zu gar nicht so, aber gar nicht so invasiv, sondern einfach so ganz so in der Bahn mit so einem kleinen ja, wie diese YouTube-Gags immer, wenn von hinten einem im Sprüher so, ja, genau, so. Ansprüht und pustet. Und dann ist genau. Das einfach Sperma. Aber halt so aufgelöst. Das ist einfach so, ne? Körpertemperatur und so. Vielleicht kommt ja was durch, wer weiß. Genau, aber das ist sozusagen das Ding, weil wir müssen die Babys ja nicht austragen letzten Endes. Und dadurch haben wir sozusagen die Möglichkeit, tatsächlich einfach rumzugehen, unseren Samen zu versprühen und dementsprechend, ja, wie sagt man, also unbefangen an die Sache ranzugehen, während halt das für Frauen, wenn denn nun die Gene weitergetragen und das Kind respektive überleben soll, das einfach Sinn macht, das auch auszutragen und dann entsprechend so lange zu beschützen, dass es halt alleine irgendwie klarkommt. Und das wäre natürlich irgendwie kontraproduktiv, wenn man auch sagen würde, so, ha, Baby, only the tough will survive. Und die dann halt, weiß ich auch nicht, so ein bisschen spartanisch in die nächstgelegene Wolfgrube wirft oder so. In Sparta wurden die immer über die Mauer, nach hinten, über die Schulter. Das ja, genau, über das, der, die ganzen der schwachen Kinder nach hinten. Ja. Ja. Insofern, nee, ich denke, das macht schon Sinn. Also wie gesagt, das, ich glaube tatsächlich, dass es auch so ist, also ne, dass Frauen mehr Bindungshormone ausschütten als Männer beim Sex, einfach weil das sozusagen Sinn macht. Wir haben diese sehr, sehr, also wir Menschen sind ja in der Hinsicht sind wir echt, schleiden wir evolutionär echt beschissen ab, weil wir diese sehr lange postnatale Reifungsphase haben. Ne? Wir sind halt einfach so haarlos, schutzlos, wir haben keine ordentlichen Zähne, wir haben keine ordentlichen Klauen, wir können gar nichts. Das geht ja auch lange. Das geht lange, weil wir so ein fettes, wir haben halt das Gehirn und das muss einfach wachsen und reifen. Wir sind einfach komplett scheiße bis, weiß ich auch nicht, bis wir 7 sind oder so. Mindestens das, bis sich die motorischen Fähigkeiten so weit entwickelt haben, dass du quasi das, was dir die Natur nicht mitgegeben hat, ne, durch Werkzeuge bewältigen kannst. Das ist ja also ich glaube, dass wir Menschen in der, dass wir Menschen in der freien Wildbahn tatsächlich nur, dass unsere einzige Überlebenschance außerordentlich Humor. Nein, außerordentlich seine Fressfeinde zum Lachen bringt. Außerordentlich milde klimatische Bedingungen und irgendwie, weiß ich auch nicht, so ein Mitleidsinstinkt bei so anderen Muttertieren ist oder so, dann sagen so, oh Gott, guck mal, so eine Missgeburt. Aber komm, es ist auch wirklich, ne? Also evolutionär, ne, die Menschen sind auch wirklich. Das ist unglaublich. Die größten Heulsusen überhaupt. Okay, komm mal hier jetzt, ne? Einfach an Arktis. Och nee, das ist jetzt aber auch echt kalt hier oben. Okay, komm nach Afrika. Oh, jetzt ist aber auch ein bisschen zu heiß. Mitteleuropa? Na gut. Ja, wobei, jetzt, ne? Man muss ja auch wieder sagen, wir haben auch wieder so ein paar Sachen, die natürlich sehr, sehr nah, also die uns unfassbar geholfen haben, ne? Stichwort opponierbarer Daumen oder so ein Scheiß. Oder zum Beispiel Hodensäcke, die sich, wenn es kalt wird, in die Körpermitte zurückziehen. Absolut, wenn es kalt oder unangenehm wird, zum Schutz in die Körpermitte hinein. Und wir haben die Möglichkeit, auf zwei Beinen zu laufen und dadurch halt die Möglichkeit, unsere Hände zu benutzen, um, ne? Wir haben unsere Hände frei. Das ist ein echtes Feature, muss man wirklich sagen. Wo wir wieder beim Sex wären, genau. Ich wollte nämlich gerade sagen. Mit Händen und Beinen und der Möglichkeit zu stehen, hat man natürlich ganz andere Möglichkeiten, sich fortzupflanzen, um den kleinen Bogen wieder zurückzuführen. Genau, lass uns den Bogen nochmal zurück machen. Wir waren beim Thema Eifersucht mehr oder, ne? Oder ja, emotionale glaub, Verletzbarkeit. Ja. Genau, Eifersucht, Neid, emotionale Verletzbarkeit und ich glaube, wir sind beide ungefähr auf dem Punkt. Sex, diskutabel, aber wenn es jetzt wirklich um ich möchte gern mit dir und jemand anderem zusammenleben, weil ich euch beide gleich liebe. Irgendwie kaufe ich das nicht ab. Ich kaufe es einem nicht ab. Stop lying to me, my girlfriend. I know you're listening. I'm headed with this Thomas guy. You've been texting the fuck. Was ich mit diesem Podcast erreichen möchte, ist einfach nur meine Freundin zu sagen, ich habe etwas dagegen, dass Bernd bei uns einzieht. Ja, genau. Ich bin auf jeden Fall, das ist schwierig, aber was wäre denn bei dir zum Beispiel, wenn sie sagt, ja, sie findet eine Frau toll und die Frau liebt dich dann auch? Ja, das ist ja, glaube ich, immer der Male, ich glaube, das ist immer der männliche Double Standard, weil ich mich tatsächlich da, glaube ich, weniger bedroht fühlen würde, aber ich meine, da ist ja auch, ich versuche bei sowas immer evolutionär zu argumentieren, weil ich glaube da, also es sei denn, wenn du es mit irgendwelchen fundamentalistischen Christen zu tun hast, dann da begibst du dich auf am wenigsten dünne Eis, weil das irgendwie noch einigermaßen faktisch Sinn macht oder so. Ich glaube tatsächlich, dass das auch wieder Sinn macht, weil du hast halt, die Bedrohung ist nicht da, dass jemand seine Gene weitergibt mit deinem Partner und anstatt deine Gene. So, und ich glaube, das ist dieses Männliche. Deswegen halt dieses, wo ich sagen würde, also ich meine, klar, gut, jetzt kann man sich natürlich drüber streiten, warum finden wir dann Sex sozusagen weniger schlimm als eine emotionale Bindung. Wir gehen halt davon aus, dass der Sex mit Verhütung stattfindet. Würde ich jetzt mal so behaupten, und ich glaube deswegen vielleicht auch diese emotionale Bindung sozusagen bedrohlicher vielleicht, weil das sozusagen ein bisschen impliziert oder so ein Foreshadowing drin hat, die wohnen dann zusammen, die sind länger zusammen, die Bindung ist enger, die ziehen vielleicht ein Kind zusammen auf. Die machen Kinder, genau. Die machen ja Kinder, weil wir halt diese Sozialisierung auf Monogamie und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es bedrohlicher ist und deswegen wäre es bei einer bei einer Frau wahrscheinlich weniger bedrohlich, auch wenn sozusagen jetzt, wenn wir technologisch mittlerweile andere Möglichkeiten haben, aber ich glaube, das ist einfach noch nicht so drin. Ist noch nicht auf genetische Ebene runtergesickert, die Information. Also ist es einfach doch wieder eine Mischung aus Genetik, Biologie, Sozialisierung und... Ja. Und es ist nochmal so ein Mann-on-Mann-Ding. Du nimmst ja als Mann andere Männer tendenziell mehr als Bedrohung wahr als andere Frauen. Aber ich muss doch ganz ehrlich, ich finde auch Männer so fürchterlich unattraktiv. Also so als WG-Partner okay, aber... ja, also weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, ich finde ja auch, ja, I don't know. Aber nee, gehen wir schnell zurück zu Future Sex, oder? Ja, ganz kurz, was mir noch eingefallen ist, ich glaube tatsächlich, was ich mir höchstens noch vorstellen oder wo ich sagen würde, was ich auch halt, ne, wo ich mehr in meinem Stolz oder so getroffen bin, wenn ich das Gefühl habe, dass es so ein bisschen was ist, was jetzt, weil Sex ist irgendwo banal, behaupte ich mal, ne? Also so in den Grundlagen. Klar, kann man da auch das auf meisterschaftlichem Niveau praktizieren, aber ich glaube tatsächlich, was mich mehr treffen würde, wäre, wenn das wenn so eine Bindung oder so eine Liebe oder sowas auch noch auf so einer, ja, weiß nicht, einer intellektuellen Ebene stattfindet oder so, wo du das Gefühl hast, ich bin da nicht drin, ich bin nicht eingeladen in diesem Gespräch oder so. Oder ja, in diesem Austausch, wo ich überhaupt nicht mithalten kann oder irgendwie sowas. Ja, ich glaube, ja, naja. Also sowas. Du sagst, das ist okay, wenn ein anderer Mann bei euch da, aber der muss dann dümmer sein als du. Also der muss dümmer sein als ich. Okay. Genau, der muss damit wäre ich vielleicht auch in Ordnung. Ein paar dabei. Wollte gerade nur zeigen. Bernd, falls du zuhörst, you've gotta go. Nee, Bernd hat ein besseres. Also nicht, Bernd ist raus, die Diskussion um Bernd ist vorbei. Bernd ist verdammt, goddammit, Bernd. So, wir sind wieder bei Emily. Entschuldigung. Ja. Dann sind wir nicht bei Emily. Dann sind wir jetzt bei neulich jetzt. Ich habe neulich, jetzt wo du Bernd gerade erwähnt hast, ich habe neulich zum ersten Mal eine E-Mail von Lena von Flixbus bekommen. falls ihr euch erinnert, wir hatten mal vor 1000 Folgen oder so den Ruben zu Gast, der ja romantisch geworden ist mit Lena, aber ich fürchte fast, die ist auch. Er ist nicht mehr der Einzige. Er ist nicht mehr der einzige Hahn im Ring und ich glaube, Lena ist polyamorös. Es war ein Herzchen-Emoji in dem Betreff drin. Ich habe die Mail zwar nicht gelesen, aber Ruben, ne? Nimm dich in Acht. So, du wolltest wieder zurück auf Future Sex gehen. Genau, wir wollen zurück auf Future Sex. Und zwar, wir hatten ja eben das Problem, die Möglichkeit, Sexualität ist sehr viel zugänglicher, das Angebot ist sehr viel größer, aber das Internet ist auch, so wird es beschrieben, eine moralfreie Umgebung. Und das fand ich ganz interessant. Einmal hast du moralfrei deswegen, weil du, ist es nicht verwerflich, erstmal ins Internet zu gehen und sich etwas anzugucken, weil es. Ich glaube, das ist die Verantwortung bei dir selber liegt. Da fängt die falsche Argumentation schon ab. Sobald du ins Internet gehst, du hast keinen Moralstandard mehr, mit dem du dich messen kannst. Das steht in der AGB vom Internet. Das gibst du einfach auf. Das hat nur damit zu tun, weil du Pornhub Bestiality als deine Startseite hast. Deswegen ist das ist richtig. So. Das wir ist anderen Menschen landen erstmal bei Google. So. Genau. Und die Verantwortung, was du dort guckst, wie du deine Sexualität im Internet auslebst, ist dir überlassen. Du hast die Verantwortung. Ja. Das ist natürlich einmal etwas Großes, weil du sagst, okay, ne, ich habe die Verantwortung. Genauso, es ist eigentlich genauso, früher gab es ein paar Kartoffeln und eine Tüte Milch im Kühlschrank und jetzt ist da halt alles drin. Jetzt ist da ganz viel Zucker und ganz viel Glutamat drin und es liegt an dir, was du damit machst. No? Und, du hast niemanden, der sozusagen über dich richtet, so wirklich. Also bis auf deinen Internet-Provider. Bis auf deine Internet-History. Genau, bis auf die Internet-History, die einfach da steht. und stumm dich judged. Nein, nein, aber ich glaube, das ist. Bist auf den Vodafone-Mitarbeiter, der einmal. Du hast niemanden, der dir auf die Finger haut. Herr Maschu, ist alles in Ordnung bei Ihnen? Wir haben gesehen, dass Sie jetzt mittlerweile bei asiatischen Tentakelpornos angekommen sind. Wir haben das wirklich in großer Runde bei uns im Vodafone-Headquarter besprochen. Und wir haben jetzt schon einen vorbeigeschickt. Es ist Zeit einzuschreiten. Ihre Amazon, ihre Amazon Search History von Strick und Cyankali korreliert stark mit ihrem Pornokonsum. Okay. Genau. Also, das auf der einen Seite haben wir natürlich eine Verantwortung, die bei uns selber liegt. Auf der anderen Seite heißt das aber auch, dass Sexualität eine ganz andere Selbstbestimmung hat. Also wir bestimmen unsere Sexualität selber. Und das finde ich ganz interessant. Ne? Denn früher, vor 20, 30 Jahren schon, oder vor dem Moment, wo Frauen ihre BHs verbrannt haben, als Zeichen der sexuellen Selbstbestimmung, war das? Da fing das Ganze übel an übrigens. Oder war das gegen die Baumwollindustrie? Ich glaube, das hatte. Beides vielleicht. Ja. Das war so eine Kombi-Demo. Das war eine Kombi-Demo, genau. Und da war die Sexualität halt noch nicht so selbstbestimmt, gerade beim weiblichen Geschlecht. Und das finde ich zum Beispiel eigentlich etwas Schönes. Ich finde Sexualität in Verbindung mit Selbstbestimmung und in Verbindung mit Eigenverantwortung eigentlich etwas sehr Schönes und etwas sehr Großes, etwas richtig sehr Modernes. Es birgt natürlich auch, das ist wie immer. Das ist wie immer, wenn du sozusagen, also je mehr du aufgeklärt wirst und bist und sagen Zugang hast zu dem Spektrum, das halt da draußen ist, desto mehr liegt es halt eben auch bei dir, dir da halt einen guten Pfad zusammenzuzimmern. Und nicht im weiteren Sinne sagen, vom rechten Pfad abzukommen, wenn man das mal so. Aber ich weiß nicht, ob es im Text stand oder ob ich mir das einfach beim Lesen gedacht habe, weil du kannst dir wirklich Parallelen zum Beispiel zu Drogenkonsum ziehen. Ja, absolut. Das war ja so ein bisschen das, was wir letzte Woche auch schon hatten, mit krankhaften Pornokonsum. Genau, aber es muss ja noch nicht mal krankhaft sein. Es gibt ja nun wirklich auch maßvollen Umgang mit Drogen. Und dazu nehme ich jetzt mal Tabak, Alkohol, Crack, Heroin und Hasch einfach mal dazu. Denn auch da kannst du ja maßvoll leben. Wenn du dir zum Beispiel Keith Richards anguckst, der nimmt seit, wie alt ist der jetzt, 120? Und seit 119 Jahren nimmt er Heroin. Richtig, und ist korrekt. Kommt damit klar. Der lässt sich halt einmal im Jahr in der Schweiz das Blut waschen. Aber der kommt halt irgendwie damit zurecht, weil er nicht auf das braune Zeug auf der Straße angewiesen ist, sondern das gute Heroin nehmen kann. Genau. Und und auch dort ist es so eine Selbstbestimmung. Man darf halt nicht immer nur die billigen, selbstgemachten Pornos aus dem Internet gucken, sondern die guten. Dann nur einmal in der Woche. Die guten von Hollywood, wo natürlich alles viel besser ist als Und dann sind wir beim nächsten Punkt, und das fand ich auch sehr interessant, und zwar sexuelle Reize und Tabubruch. Und zum Beispiel der eine Satz, den fand ich ganz schön: ohne die katholische Kirche würde es keine Nonnenpornos geben. Richtig. Und die Tabus. Weil es würde keine weniger. Nonnen geben. Richtig. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ja, klar. Ja. Ne? Es ist ja immer das, was du nicht machen darfst, ne, das ist halt, ja, genau. Ja. Also das, ja. Ja, genau. Was ein Tabubruch ist halt. Sorry. Ich habe irgendwann mal vor einem Jahr habe ich gesehen, es gab eine Karte von der quasi von den bevorzugten Porno-Genres von Ländern. Und ich weiß noch, ich weiß gar nicht mehr so viel, aber ich weiß, dass bei Deutschen halt unreinliche Dinge wie anstuhlen und anpinkeln. Ja. Was sagst du eigentlich dazu? German Scheiße Porn. Gehen wir ganz kurz, wir gehen wieder ins Hypothetische. Du hast eine neue Freundin und die sagt dir, und du findest sie super, alles cool. Ja. Und dann sagt dir, ich stehe da aber auf Sachen, die finden andere nicht so toll. Was denkst du dir da, wenn sie das sagt? Also erstmal ist alles geil. Endlich jemand, der mich versteht. Seit ich Two Girls, One Cup gesehen habe, suche ich niemanden. Nein, ich habe das tatsächlich sogar nie gesehen. Bin ich auch ganz froh drüber. Also ich denke, das ist auch wieder so ein Ding, wo ich sage, so alles ist erstmal, man kann erstmal über alles reden. So, ne? Und wenn, das sehe ich nicht so. Sorry, das habe ich nicht. Okay, interessant. Weil ich habe keine Expertise, also gar keine Expertise auf dem Gebiet. Und wenn mir halt jemand, ne, wenn mir jemand sagen, das ist erstmal so, mach mir doch mal so ein Angebot, gib mir doch mal so eine Broschüre, was erwartet mich denn? Das auf so einem Post-it-Zettel so umgedreht, schiebt dir das über den Tisch und du guckst runter und sagst, und da steht anstuhlen in der Badewanne. Okay, sagen, anpingeln in der Badewanne und ich darf rote Schuhe tragen. Also wieder rüber. Beckenpinkeln im Schwimmbad. Nein, das ist so ein Ding, wo ich sage, sagen, weil ich hab doch gar keine Ahnung. So, who am I to judge? Mach mir doch mal ein Angebot. Was erwartet mich, wenn ich in die Welt der Fäkalsexualität eintauchen sollte? Eintauchen, gut. Ja. Das geht nur, wenn du eine sehr dicke Freundin hast. Die Badewanne auf Vollmacht. Oh Gott. Das tut mir so leid. Es ist in Ordnung. Ich glaube, du findest das raus. Wollen wir das Thema übergehen? Ich habe das Gefühl, du hast größere Probleme, darüber zu sprechen, als ich gerade. Nee, ich habe gar nicht so große Probleme. Das hat gar nichts damit zu tun, dass ich so befangen bin. Das hat damit zu tun, dass diese ganze Fäkaliensache, das für mich tatsächlich ein No-Go. Klar würde ich sagen, ey, der Punkt, also wenn sie an mich rantritt und sagt, hey, ne, ich habe da so ein paar Bedürfnisse, Wünsche und ähnliches. Klar, darüber kann man immer reden, aber ich glaube, alles, was unten, hinten rauskommt, ist für mich, nee, das läuft nicht. Ich bin noch viel zu sehr dem Fäkalhumor zugeneigt, ja, dass es für mich nicht sexuell ist, sondern wenn dann... Du willst das Hobby nicht zum Beruf machen, sozusagen. Richtig, genau. Das nimmt ihm einfach den ganzen Charme. Nee, ja, ich glaube, das ist ja auch völlig in Ordnung. Ich denke, das ist halt so ein Ding, also ich wollte jetzt damit auch nicht ausdrücken, falls es falsch rüberkommt, dass ich irgendwie ein Fäkal-Aficionado bin oder so. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung davon. Und wenn jemand sagt, er findet das toll und ich finde den toll, dann soll er mir erstmal erklären, was er denn gerne hätte oder was er sie sich denn vorstellt. Und so, dann kann ich immer noch sagen, so, doesn't really tickle my fancy, so, aber hier, weiß ich nicht, wir können gerne Schokomuffins backen und dann mit dem Teig oder was weiß ich. I don't know. Ist das das Gleiche? Ist das wirklich das Gleiche? Mach dir Gedanken darüber. Das ist ungefähr so, als würdest du deiner Freundin sagen, du, ich möchte wirklich gern schlafen, und sie sagt dir auch, du, guck mal hier, kannst du ja gerne so einen Mad-Eagle nehmen und dich kurz 5 Minuten aufs Bad verziehen. Das ist doch nicht das Gleiche, Max. Ja, du, ich weiß es doch nicht. Falls wir jemanden da draußen haben in unserer weitläufigen Hörerschaft, der auf solche Sachen steht, schickt uns doch gerne mal eure Erfahrung zu, eure unique Sicht auf diese Dinge. Vielleicht nicht nur was Fäkal-Porn angeht, also wir wollen ja auch nicht diskriminieren, sondern sagen wir ein bisschen generell mal Hose runter und Fetische raus. Fetischvergleich. Schickt uns die große Fetisch, ja. Das finde ich eigentlich ganz gut. Schickt uns eure liebsten Fetische. Das wäre wirklich mal wirklich nett. Und vielleicht ein paar Zeilen dazu. Ne? Also sagen so, warum findet ihr das toll? Das würde mich wirklich mal interessieren. Und ich weiß ganz genau, dass die Deutschen alle Dreck am Stecken haben. Die sind alle richtig, so fleißig, gut organisiert. Du musst das einfach kompensieren. Du brauchst ein Ventil und da muss einfach mal, da muss einfach mal zu spät kommen Pornos. Zu spät aufgeräumte Kinderzimmer-Pornos. Oh nein, das ist. Okay, verdammt, also, goddammit, Machu. Okay, zum Beispiel ein in Richtung Selbstbestimmung habe ich zum Beispiel noch gelesen. Ein Lustgewinn durch Erniedrigung. Akzeptiert da selbstbestimmt. Fand ich auch ganz interessant. Also wenn zum Beispiel eine Frau sagt, ja, ich mag jetzt diese ganze sadomasochistische BDSM-Nummer, ist von ihr selbst bestimmt, sie sagt, ich stehe da drauf, es macht mich heiß, habe ich auch nichts gegen. Ich denke wirklich so, solange, darauf haben wir uns ja wirklich schon 10.000 Mal geeinigt, solange du mit deiner Sexualität nicht die Sexualität, die Freiheit oder das Leben eines anderen einschränkst, ne, ist das eigentlich alles okay. Und, absolut. Und das ist natürlich, ich habe tatsächlich, weil wir neigen vielleicht dazu, uns manchmal zu wiederholen bei Crimspeak, aber ich glaube, es ist auch irgendwie wichtig, weil die Gesellschaft wiederholt sich auch die ganze Zeit. Und ich habe tatsächlich auch neulich einen Artikel gelesen, das war auch wieder von irgendeinem komischen, eine von diesen News, in Anführungszeichen, Publishing-Sites bei Facebook, irgendwas Feministisches oder angeblich Feministisches, die halt meinten, ja, kann man irgendwie selbstbestimmt und Feministin sein und auf Rough Sex stehen, so. Mhm. Ja, natürlich. Und was kam da raus? Ja, weiß ich nicht. Ich habe den Artikel nicht gelesen, weil ich die Frage so dumm fand. Das war einfach so, ja, selbstverständlich, wenn du halt das dein Ding ist und du aus, was du gerade gesagt hast, ne, wenn du aus eigenem Willen und eigener Überzeugung sagst, ich stehe einfach drauf, wenn mir immer richtig ordentlich den Arsch versohlt, so, das ist doch gut für dich. Dann ist doch, lebst du doch deine Sexualität aus. Das ist doch top. So. Aber immer an Safe Word denken. Weiß ich auch nicht. No? Immer an Safe Word denken. Banana Cake. Oder Massachusetts. Horst Seehofer. Oh, Seehofer, das ist das ultimative Safe. Ich glaube, da stoppen alle sexuellen Aktivitäten, egal ob Fetisch oder nicht. Das ist vorbei. Obergrenze. Da ist die Obergrenze erreicht. Die Obergrenze meiner Sexualität ist erreicht. So, ich würde sagen, die Obergrenze des Themas ist auch erreicht. Nee, wir müssen noch den kleinen Wrap-Up machen. Und zwar, du warst am im Ende, Wrap-Up. Ich dachte, wir hätten den Wrap-Up gemacht. Am Ende steht nämlich ganz einfach, das Hauptthema dabei, um das wir uns jetzt schön rummanövriert haben, war nämlich einfach, ist diese neue Art der Sexualität, die neue Vielfalt der Sexualität, macht es wirklich glücklich? Macht mich meine Sexualität glücklich? Das ist ja eigentlich das Thema. Ne? Bin ich glücklich mit meiner Sexualität? Bin ich natürlich mit meiner Sexualität glücklich? Und am Ende stand das schöne Schlusswort, dass die Verantwortung für das sexuelle Glück jeder Einzelne trägt. Absolut. Und ich finde, das ist ein schöner moderner Ansatz. Und um jetzt mal die Gegenposition, ich muss kurz noch was zu Ende führen. Jede Art oder Form von Sex kann unglücklich machen. So ist es nun mal. Egal worauf du stehst, es kann dich immer unglücklich machen, wenn es dich nicht befriedigt, wenn es dich nicht glücklich macht. Und mehr Angebot, wenn man jetzt sagt, okay, ja, es gibt ja auch viel zu viel Angebot und Frühsexualisierung und die Leute wissen ja gar nicht mehr, wo ihnen der Kopf steht. Ich glaube, mehr Angebot heißt jetzt auch nicht wirklich mehr Unglück. Ne? Oder heißt ja auch nicht zu viel Angebot. Ich denke, dass man da wirklich... Das ist wieder so ein Ding, wo ich sagen würde, also wirklich jetzt mal so dumm und flach das jetzt klingt, ne? Aber ich würde es tatsächlich mit der Aufklärung halten, und zwar nicht nur der sexuellen, sondern der von Kant, und einfach sagen, wir haben ein breites Angebot und wenn wir uns aufmachen in den Weg aus der sexuellen Unmündigkeit, wo halt gesagt wird, du darfst nur das oder das, und sagen, ich möchte mich selbst bestimmen, ja, muss man einfach den Mut haben, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen und sich selbst sozusagen seine Sexualität zusammenzubauen, so wie man sie für richtig hält. Mit der ganzen Verantwortung für die eigene Sexualität und für das eigene Glück, Absolut. Das man aus dieser Sexualität zieht. Ich denke, dass das ein wunderschönes Schlusswort ist, denn es heißt nicht, nur weil jetzt einige Leute daran verzweifeln, an der aufgeklärten Sexualität und an der neuen sexuellen Welt, Sexy Brave New World, heißt es noch lange nicht, dass man wieder in diese alten Muster zurückfallen muss und wieder sagen muss, okay, wir beschränken das Ganze jetzt auf zwei Arten von Pornos, wir haben Missionarstellung und ab und zu mal ein bisschen Doggy-Style und ne, bloß nicht in die Augen schauen, seid ihr das Wahnsinn? Genau. Da wird man blind von. Und im Hintergrund läuft Careless Whisper in jedem einzelnen Porno. In jedem einzelnen Porno. Es gibt auch nur eine Kameraeinstellung. Ja, genauso sehe ich es nämlich auch, und das heißt natürlich, und das schließt natürlich auch ein, zu sagen, dass wenn du Lust hast, sozusagen irgendwas Traditionelles, in Anführungszeichen Langweiliges zu machen und sagst, ich bin einfach nur hetero oder ich bin einfach nur homo oder so, ist es auch völlig in Ordnung. Es ist niemand gezwungen, nur weil wir jetzt auf einmal Pan, Trans, weiß ich auch nicht, Warp, Quantum Sexuality haben, muss nicht jeder so ein fancy Ding machen. Wenn du das für dich selbst rausgefunden hast, sagen, ich bin einfach nur das oder ich bin einfach nur das, ist das auch völlig in Ordnung. Richtig, genau. Und es ist genauso auch daran, dass man diese ganzen anderen Formen von Sexualität akzeptiert. Im gesellschaftsvertraglichen Rahmen. Absolut. So. Wir machen ein kleines Päuschen und gucken, dass wir uns jetzt vielleicht mal hier... Es ist ganz schön heiß jetzt hier drin. Jetzt halbe Stunde über Sex. Mir ist tatsächlich mehr, also ich habe das, ich bin auch langsam, also ich unter diesem komischen Schaummantel, unter dem wir uns hier befinden, ich fange auch langsam ein bisschen an zu schwitzen. Es wird auch ein bisschen, so es juckt auch ein bisschen. So froh, dass du meine Erektion nicht sehen kannst. Ich bin auch so froh, dass ich dich nicht angucken muss, während wir über Sex reden. Sehr, sehr schön. Das kann ich nicht. Ich kann anderen Leuten nicht ins Gesicht gucken, beim über Sex reden. Gut, zum Glück sind wir auch fertig mit Sex. Wir müssen jetzt nie wieder Sex haben. Sex ist für immer, Sex ist vorbei. Wir haben Sex entzaubert. Wir haben Sex. Sex ist durchgespielt. Wir haben Sex durchgespielt. Sex, genau. Sex mit Immanuel Kant durchgespielt. So, wir gehen in eine kleine Pause und sprechen gleich über. Was haben wir denn noch? Was haben wir noch auf der Liste? Worüber wollen wir Flüchtlinge. Fuck my life. Lass uns einfach nochmal über Sex reden. Wir reden gleich nochmal eine Runde über Sex. Bis gleich nach der Pause bei Creamspeak. Creamspeak. Willkommen zurück zu Creamspeak. Creamspeak. Heute mit dem Thema ganz untenrum, der Enthüllungspodcast mit Günter Weyrath. Ich habe Fernsehen geguckt Ich habe Fernsehen geguckt. Seit langem mal wieder Fernsehen. Schön. Und ich habe gleich mal wieder... Du hast gleich abgeschaltet. Gleich mal wieder gesehen, warum ich kein Fernsehen mehr gucke. Ich habe irgendwo im Dritten, habe ich eine Reportage gesehen über Fahrradfahren. Im Dritten? Fahrradfahren in der Stadt. Was ist das Dritte? Ja, diese ganzen WDR und so. diese ganzen Tertiärsender. Ja. Und okay. Auf jeden Fall ging es da um einen jungen Herrn, der sich fürs Fahrradfahren stark gemacht hat. Mhm. Und ich habe selten einen solchen Unsympathen gesehen in einer Reportage. Okay. Man hätte das so sympathisch und toll darstellen können, so von wegen, yo, was Gutes für die Umwelt tun. Und aber es war dieses typische, ich hab seit 10 Minuten schon keinem mehr erzählt, dass ich vegan lebe. Oh, shit. Ich muss diese alte Chinesin in der Bahn anschreien. Das war ein Friedrichshainer Fahrradfahrer, oder was? Nee, ich glaube, Stuttgart war es. So, und, ach so, Stuttgart. Und er erklärte dann, wie toll das ist mit dem Fahrradfahren und wie schwierig es ist, Fahrrad zu fahren. Es ist schwierig. Und ich bin ja selber nur ein Autofahrer und ich muss sagen, ich war auch lange Zeit Fahrradfahrer. Ich bin zweimal durch die Fahrradführerscheinprüfung gerasselt. Ne? Also es ist... Ich bin tatsächlich zweimal durch die Autoführerscheinprüfung. Ich habe keinen Führerschein. Man muss immer die zwei mitnehmen. Mhm. Hast du es beim Fahrradführerschein beim dritten Mal geschafft? Oder hast du einfach keinen? Ich habe das einfach gesagt. Ich habe, glaube ich, damals, ich weiß gar nicht, ob es gab's, gibt sowas? Ja, wir hatten einen Test. Nee, ich glaube, wir hatten in der Grundschule hatten wir sowas. Da habe ich das, glaube ich, tatsächlich auch gekriegt. Ich wollte eigentlich nur. Ach, war so ein Okay. Auf jeden Fall, der junge Herr meinte dann, ja, Fahrradfahren ist ja total toll und die Autofahrer sind schuld, weil die nie auf die Fahrradfahrer achten. Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, als Autofahrer, ich habe so eine Heidenangst davor, dass mir irgendwann mal ein Fahrradfahrer vor die Flinte fährt. Vor die Flinte? Weißt du immer, ja, du bist einer von diesen LKW-Shootern, der auf der Autobahn immer... ja, ich habe hinten die Südstaatenflagge drin liegen und RIP Paul Walker, ein paar Aufkleber, mehrere. Auf der Windschutzscheibe. Ja. Und du fährst halt manchmal und dieses typische Ding, du fährst nach rechts, ne? Du fährst rechts rum, Fußgängerampel ist grün und auf einmal kommt... Du fährst rechts über den Bürgersteig und auf einmal kommt da so ein Fußgänger. Du nimmst so ein paar Briefkästen mit. Genau. Boah, das habe ich... Driver 1. Oh. Fantastisch. Ich bin mal extra. Was das für die unwissenden älteren Hörer, es geht um ein Videospiel. Es geht um ein Videospiel. Oder für die jüngeren Hörer, die in den Genuss eigentlich von Driver. Hörer. Für alle Hörer, die in den Genuss von Driver 1 nicht gekommen. Du konntest damals irgendwie in der, ich glaube, das war die, welche Map war das? Miami oder sowas? Und da gab es irgendwann so Suburbs, so Vorgärten. Und die hatten alle dieselben Zäune. Und du konntest durch diese Zäune durchfahren mit deiner Karre. Und die waren so. Sind die einfach so nach oben. Ah ja, okay, sorry. Muss man wohl dabei gewesen sein. Das erklärt auch vielleicht, warum ich zweimal durch die Führerscheinprüfung bin. Ich habe einfach zu viel Driver gezockt. Auf jeden Fall, du fährst so rechts, rechts in die nächste Straße ein. Richtig. Da drüber ist ein kleiner Fußgängerweg, eine Ampel, die ist grün für die Fußgänger. Und auf einmal kommt zack aus dem toten Winkel, ohne zu gucken, ein Fahrradfahrer entlang. Und es ist halt echt eine Horrorsituation für einen Autofahrer. Nicht von wegen, oh, ich hatte recht, sondern, oh, scheiße, ich könnte jemanden damit umbringen. Und dieser junge Fahrradfahrer hat all das verkörpert. Der fuhr dann nämlich durch die Stadt und es war wunderschön. Er fuhr dann auf seinem Rad, ne, Auto fuhr vorher, wurde gefilmt und dann hat er dabei geredet. Und er fuhr ungefähr 20 in der 50er-Zone und man hat, während er geredet hat, während des Interviews, sind mindestens 10 Autos wütend von hinten an ihm vorbeigefahren. Im Hintergrund die Verkehrskarambolage wechseln, also so Blues Brothers-mäßig. Im Hintergrund geht alles in Flammen auf. Ja, genau. Und dann fuhr halt da lang und dann gab es Leute, die sind umgezogen und hatten einen Sprinter auf dem Radweg stehen. Dann kamen so klassischerweise zwei Umzugshelfer mit so einer riesigen Glasscheibe und dann fährt es einfach durch. so lustig war es dann nicht. Es war so ein typischer Stromberg-Ernie-Moment. So, ich bin im Recht und das sage ich denen jetzt. Oh Gott. Die sind einfach umgezogen. Die Straße war weit genug, dass er einfach drum herum fahren könnte. Es war kein Auto weit und breit. Und ich so, was machen Sie denn da? Wir ziehen um, sieht man das nicht so? Komisch, wo stehen Sie denn drauf? Ja, keine Ahnung, auf der Straße. Ey, wenn ich so eine Frage schon höre, ne? Das ist auch sehen so, Sie da vielleicht, da ist so ein kleiner, es war unglaublich und du sitzt da wirklich und die Fernbedienung verschmilzt mit deiner Hand und du drückst sie dir fast in die Vene rein, wenn du wütend bist. Ich werde sehr leicht wütend, gerade mit Fernsehen. Nee, also ich glaube vor allem bei solchen Sätzen, das sind so passiv-aggressive Fragen. Ja, dieses, wo stehen Sie denn drauf? So, ja, wo stehen Sie denn drauf? Auf meinen Eiern, Sie verdammter Imbiss. Das Schlimme war auch, er ist halt auch wirklich passiv-aggressiv Fahrrad gefahren. Ne, mit diesem 20 km/h auf der Straße. Ja, und jetzt muss ich in die Mitte drehen und es war unglaublich. Und ist mir schon klar, dass die Programmchefs gedacht haben, ey Jungs, wir haben genau den richtigen für diese Reportage. Wahrscheinlich. Und es war traumhaft. Fernsehen ist echt, Fernsehen ist echt so eine Sache. Du, es ist aber auch hart. Es ist hart im Regionalfernsehen. Du musst Quote bringen, einfach so. Deswegen brauchst du diese Art. Du kannst nicht wirklich so einen netten Fahrradfahrer. Du musst die Arschloch-Fahrradfahrer nehmen, um richtig die Aufreger-Momente. Du musst bestehen gegen, ich meine, was haben wir? Du musst bestehen gegen die Tatort. Du musst bestehen gegen Kätzchen-Videos, gegen Flüchtlinge, gegen der ganze Julian Content mit Bam. Ja. Hast du eigentlich mal irgendwas von Julian Bam gesehen? Ich weiß nicht, wer das ist. Du hast mir das Skript geschrieben und ich habe absolut keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ein junger, sympathischer YouTuber, der, glaube ich, die 1Love Krone gewonnen hat für bestes YouTube-Video. Das ist generell so 1Live-Auszeichnung, kann man immer vertrauen. Ich habe bei der Vorbereitung der Folge habe ich einmal kurz reingeschaltet und ich kann zwei Sachen sagen. Erstens ist absolut nichts für mich, aber auf der anderen Seite ist das, was ich gesehen habe, war wirklich nicht schlecht gemacht. Was macht der denn? Der macht halt Videos, Unterhaltungsvideos mit allem möglichen Kram und dann so mit Stop-Motion und hin und her rennen und Mannequin-Challenge und Also auch das, was einfach läuft gerade. Ja, genau. Genau, ist einfach so ein richtig moderner junger Typ. So U-Bahn-Treter-Videos oder sowas. Aber einfach mal so ein bisschen Gefühl, so U-Bahn-Prank gone wrong. Gone sexual. Ganz sexual. Ich habe das Gefühl, er versucht ein bisschen zu verbergen, dass er asiatische Wurzeln hat, weil man sieht ganz oft auf Videos, photoshoppt er sich dann große Augen oder ähnliches oder man sieht nicht wirklich, dass er Asiate ist. Nee, was ernsthaft? Vielleicht, ja, ich habe so ein bisschen den Vibe. Das ist jetzt aber eine Unterstellung, ne? Von dem self-hating Asian. So ein klein bisschen kam der Vibe rein. Ich kann es nicht genau sagen. Ich weiß nicht, ich möchte niemandem zu nahe treten. Er wirkt auf jeden Fall sympathisch und seine Videos wirken gut gemacht, aber ich bin einfach nicht die Zielgruppe der richtige Asiate. Das ist jetzt wahrscheinlich wieder so, ne? Privileged, ich finde es total scheiße, aber es ist echt gut gemacht. Was privileged straight white guy telling the Asian guy, hey man, you gotta live your culture, okay? Like, you gotta go to like China or whatever, ich you know, man? Ja it's nur, your heritage, dude. Ich sag ja nur, ich hab diesen Vibe bekommen. Es gibt halt manchmal du hast den Vibe bekommen. Weißt du, was ich für einen Vibe von dir bekomme, ist, dass du einfach versteckst, dass du einfach gerne, du würdest einfach viel mehr mit Lederhosen gerne rausgehen und du traust dich einfach nicht. Weil du hast einfach das Gefühl, gejudged zu werden. Ich komme aber nicht aus Bayern. Aber es stimmt, alle Deutschen Du kommst aus Deutschland, alle Deutschen aus, du musst mal deine deutschen Wurzeln ein bisschen mehr embracen. Apropos Breitbart. Wir haben ja letzte Woche über Breitbart geredet und über deutsche Wurzeln. Es gibt jetzt keine Werbung für Rechtsinitiative, weil nämlich immer mehr und mehr... Wo, in Amerika oder hier? Nee, überall, auf der ganzen Welt, überall. Aber gerade in Deutschland. Sie heißt doch keine Werbung für rechts, glaube ich. So, und es geht um Folgendes. Es gab wohl, Kellogg's hat auf Breitbart Werbung geschaltet. Das läuft ja mit diesen ganzen Werbungen. Diese Werbenetzwerke und sowas. Genau, und dann bist du auf einmal bei irgendwie hotnazisluts.com und wirbst deine antifaschistischen Fahrräder. Genau. Zum Beispiel sowas. Und dann irgendwann haben sich halt die Leute in den sozialen Netzwerken hingesetzt. Ich weiß auch nicht, warum die ganze Zeit auf Breitbart waren, um das zu sehen. Ob die nur auf Breitbart sind, um Werbung zu gucken. Investigativ unterwegs. Und die haben dann halt geschrieben, hey Kellogg's, guck mal, ihr seid da auf einer rechten Website verlinkt. Und Kellogg's so, ja, ist richtig. Ja, ist alles okay so. Ja, genau. Und dann irgendwann kam jetzt in Deutschland diese Werbung gegen rechts, keine Werbung, kein Geld für Rechte. Und ich finde das eine super Sache. Und ich kann auch wirklich nur sagen, macht mit, schaut euch das Ganze an. Was genau machen die denn? Das Ganze läuft so. Die schreiben an die Werbenden oder an die Firmen, die für sich werben und sagen, hey, guck mal hier auf der und der Seite, habt ihr was gelinkt? Setzt das mal auf eure Werbe-Blacklist. Ah, okay, alles klar. Das heißt, die geben dann an ihre Werbeagentur weiter. Quasi Werbeeinnahmen von rechten Websites zu diminischen. Genau, wir wollen das nicht mehr. Und die Rechten sagen, hey, das ist aber, ne, ist ja total doof. Und wir wollen natürlich weiter Geld machen und verkaufen das dann mit Werbung, es ist ja, die sind ja sowieso nur alle Kapitalisten, denen ist das egal, wo es läuft und ähnliches und scheinbar ist es nicht, weil es schlecht fürs Geschäft ist. Ja. Und ich finde es schön, die ersten Seiten, die das jetzt spüren, ist, glaube ich, die Achse des Guten und Tichys Einblick. Das sind ja auch zwei eher rechtskonservative Medienportale. Die Achse des Guten, ist das so quasi die Gutmenschen-Satire-Website oder was? Ich oder? Glaube schon, ich habe es nur, ich hab's nur überlesen. Aber ich find's eine tolle Sache. Klingt und gut. Die haben nämlich wirklich augenblicklich die Werbeeinnahmen eingebüßt. Ja? Und dann kommt wieder das Gegenargument, ja, aber freie Meinungsäußerung und ähnliches. Und dann fand ich es schön, dass einfach, ja, jeder hat das Recht auf freie Meinung, aber nicht jeder hat das Recht auf Werbeeinnahmen. Und, ja, und vor allen Dingen die Werbe, also ich meine, jeder hat ja auch das Recht, da zu werben, wo er will. Also du kannst ja niemanden zwingen. Genau. Da, ne? Deswegen insofern ist ja genauso alles freier Markt. Und Ich denke auch. Und, ist der Neoliberalismus eine ganz tolle Sache, liebe Kinder. Und jetzt geht raus und wählt bei der nächsten Bundestagswahl die FDP. So, Wir kriegen dafür Geld. Ja, wir kriegen die dafür FDP Geld. Wirbt nämlich auch bei uns und setzt uns jetzt auf die Blacklist. Ich war übrigens beim Friseur, bei meinem lieben, guten arabischen Türkenfriseur, den ich sehr schätze. Ich schätze meinen türkischen Friseur sehr. Ich war wieder bei meinem kongolesischen Ägypterfriseur, halt irgend so ein Afrikaner, weißt du, halt einer von denen. Kannst du ja nicht auseinanderhalten, wenn die da mit ihrer Schere von hinten schnippen. Ich war bei meinem Schlitzaugen-Schuhcreme-Friseur und hab mir mal den Ministerscheitel nachziehen lassen. Ich hätte gerne einmal den Göttinger-Look. Den Oettinger. Oettinger, nicht Göttinger. Bei Göring. Ah, es ist spät, mein lieber Hörer, wir nehmen spät auf heute. Es ist spät. Auf jeden Fall. Und ich habe mir dann halt wieder so ein altes Bild von mir gezeigt und er hat es dann geschafft, mir so einen Schnitt Mischung Loboskopie-Patient und Hitlerjugend zu machen. Es ist auch wirklich so auf straight mit der ganzen YouTuber-Leute, also an der Seite sehr kurz und dann oben etwas lang. Oben hat er gar nicht geschnitten. Und ich muss sagen, ich schäme mich ein bisschen. Irgendwie kratzt das an mir. Ich habe immer gedacht, ich bin unantastbar, was Modeerscheinungen und mein Äußerliches angeht. Kannst du das nicht mit so einem kleinen Salafistenbart ausgleichen vielleicht? Das schaffe ich nicht. Bist du der Salafistenbart gewachsen, aber wenigstens so ein kulturelles Spektrum abzudecken oder so? Aber bis der Salafistenbart gewachsen ist, sind die Haare oben auch wieder länger. Und dann sehe ich einfach... Ja, aber ich schäme mich wirklich ein bisschen dafür, denn ich habe kein Problem damit herumzurennen wie der letzte Lotterkerl, aber dann da zu sitzen und zu sagen, ja, das ist jetzt super fesch, schon allein die Tatsache, dass ich fesch benutze, heißt, ich bin nicht einer von den coolen Jungs, aber es ist doch irgendwie, es ist unangenehm, du sitzt dann da und denkst dir, ja, ich will aber gar nicht wieder 16 sein, auch wenn meine Haare das sagen. Naja, ich weiß nicht, wie es mit dir ist. Kannst du was dazu sagen? Sollen wir das Thema wechseln? Ich kann gar nichts dazu sagen, weil ich war, glaube ich, seit gefühlt 22 Jahren nicht mehr beim Friseur. Nee, ich bin tatsächlich... Hast du so eine Mutter, die das früher selber mit dieser Haarschneidemaschine gemacht hat, saugt? Kennst du das noch? Von den Verkaufskanälen? Ich habe tatsächlich damals, früher hatte ich mal in der Grundschule und so, hatte ich mal lange Zeit so einen Pottschnitt. Ich glaube, mir hat meine Mom auch mal relativ lange die Haare selber geschnitten. Das war bestimmt nur, damit du ein ordentliches Selbstbewusstsein hast. Die hat gemerkt, der Junge, der findet sich zu geil. Das geht so nicht weiter, das geht auch out of control. Ich muss dir mal ein bisschen die Haare ab... Bei mir ist es halt genau andersrum. Ich hatte auch immer eher recht uncoole Frisuren, möchte ich jetzt mal meinen. Und jetzt habe ich eine relativ coole Frisur, aber ich schäme mich dafür. Irgend so ein bisschen, so von ganz tief unten. Ich glaube, vielleicht musst du einfach jetzt ein bisschen durch, irgendwie ein, zwei Tage in dieser Dissonanz leben und dann werden deine psychologischen Mechanismen eingreifen und du wirst. Und irgendwann hat mich dann meine narzisstische Persönlichkeitsstörung wieder eingeholt und dann ist alles wieder in Ordnung. Genau, ich glaube, das ist der. Ich glaube, du musst nur so lange einfach die Spiegel abmontieren oder weiß ich auch nicht was, ne? Oder so. Apropos narzisstische Persönlichkeitsstörung. Trump. Ja, ich würde die Überleitung via Frisur machen, aber gut, dass wir jetzt auch so geschafft haben. Schön. Trump hat sich wieder mit dem singulären China-Modell der Vereinigten Staaten angelegt. Also es hatten wir schon gemacht, ne? Shanghai war das? Oder Taiwan? Taiwan war das. Taiwan, ja. Genau, er hat sich von der taiwanesischen Präsidentin beglückwünschen lassen und hat mit ihr Kontakt aufgenommen. Und ich meine, seit Reagan oder Nixon? Ich bin mir nicht genau sicher. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, seit einiger Zeit schon ist ganz klar, wir reden nur mit China und die ganzen anderen neben Chinas werden ignoriert. So. Du meinst und diese ganzen anderen China-artigen Länder? Genau. Oh, Jesus, nein, wirklich, so hart. Es geht jetzt wirklich um den Tibet und Taiwan, quasi die ganzen unterdrückten Nebenländer. Diese Dinger, die im Weg sind bei der Landerweiterung Richtung Pazifik, dieses, ach. Und ich muss sagen, dass jetzt wieder dieses Ding, so scheiße ich Trump finde, irgendwie sage ich, so falsch finde ich das jetzt nicht. Ja, also ich glaube, was ganz davon abgesehen, dass natürlich eine gehörige Portion Instabilität in die fragilen wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Ost und West führt. Der Witz ist sozusagen, Trump ist ja diese Wildcard, ne? Und du packst ihn jetzt quasi rein als nicht nur als Business, als Geschäftsmann, sondern eben als Staatsmann. Und du packst ihn rein in diesen super fickeligen internationalen, politischen, in dieses politische Ballett, ja, ja, und diesen Floskelkosmos und diese ganze, wo alles nach strikten Protokollen läuft und wenn dann irgendwie, ne, weiß ich auch nicht, wenn du mit dem falschen Fuß zuerst auf dem roten Teppich und dann ist es direkt ein Affront und dann hat irgendwie, keine Ahnung, weiß ich auch nicht, dann haben sie die falschen Trompeter an die fürs Begrüßungskomitee hingestellt oder irgendwie so, ne, diese ganze, und er trampelt da sozusagen einfach rein, er trampelt ist ja da wirklich rein. Also Amerika hat in den letzten Jahrzehnten ein ganz behutsam aufgestelltes Kartenhaus in so einem hermetisch abgeriegelten Raum aufgebaut. Ja, ja. Und Trump ist jetzt leider der Typ, der reinkommt und sagt, what up? Ich erinnere mich ungefähr, das erinnert mich gerade an so eine kleine Anekdote aus meiner Kindheit, das war auch zur Weihnachtszeit. Und wir hatten damals irgendwie halt großfamilienmäßig das Weihnachtsfest ausgerichtet und hatten dementsprechend die Verwandtschaft da, also der ganze Röbel-Clan. Ich gehöre jetzt übrigens auch zum Röbel-Clan. Masche gehört mehr zum Röbel-Clan. I'm officially in. Und ich hatte dann, war meine große Cousine und mein großer Cousin war irgendwie auch unter anderem da und wir haben dann halt, ich meine, wir waren halt Kids, ne? Ich weiß nicht, wie alt war ich, war 7 oder sowas und haben wir die ganze Zeit so, ne, coole Kids-Sachen gemacht. Es war natürlich alles cool, weil meine Cousine war älter als ich und dementsprechend fand ich alles cool, was sie gemacht hat, so, ne. Und dann haben wir halt ein bisschen so gemalt und gebastelt und sind immer ganz lange aufgeblieben und haben Nutella-Brot halt, ne, so. Und meine Mom war halt, alle voll verwöhnt und so, mega nice. Und dann hatten wir irgendwie des Nachts noch so eine, ich hatte so Domino-Bausteine und dann haben wir halt des Nachts noch so eine Domino-Bahn auf meinem Schreibtisch gebaut, irgendwie so, wir bleiben total lang auf, ne? Und haben da irgendwie so komische Domino-Bahn konstruiert, so ein bisschen mit Kettenreaktion und dies und das und Murmeln und weiß ich noch was. Und das war alles auch genau wie dieses Kartenhaus, so wunderbar schön konstruiert. Und mein großer Cousin saß auch mit am Tisch und wurde aber irgendwie, hat aber nur so halb irgendwie partizipiert und langweilte sich zusehends und ist dann irgendwann wirklich so als aus so einer spontanen Reaktion heraus gesagt so, ich hab Hunger. Aufstand, die ganze Domino-Kette. Ich glaube, genau das ist es bei Trump vielleicht. Weil vielleicht ist es jetzt seit nach 3-4 Wochen wird es ihm jetzt schon langweilig und er denkt sich, boah. Vielleicht ist es wirklich. Also auf jeden Fall, wie gesagt, das ist natürlich ist zum einen, glaube ich, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht tut das dem Prozess ganz gut. Aber vielleicht ist es auch einfach on the brink of suicide. Also amüsant fand ich noch nie, außer vielleicht Humor als Bewältigungsmechanismus, aber. Es ist ein bisschen wie als würde man zuschauen bei so einem komischen Video von einer Verkehrsüberwachungskamera und da ist dann so eine Karambolage und da sind aber noch so Fußgänger irgendwie in diesem Autounfall verwickelt und die entkommen nur so ganz knapp irgendwie diesem Riesenunglück und du willst zum einen so weiter gucken, aber du bist dir nicht sicher, ob irgendwann einfach mal so ein Tanklaster reinfährt und einfach alles explodiert und alle sterben. Und bis dahin ist es so halb unterhaltsam und dann irgendwann wird es vielleicht wieder so, I didn't want that. Ja, aber es springen ja schon die ersten ab, ne? Die ersten Trump-Supporter, ja, und vor allem, und ähnliche, die jetzt sagen, ha, er wurde auch gekauft. Also es geht natürlich nicht darum, dass sie einen narzisstischen Vollidioten gewählt haben, also dass sie quasi auf dieses Pferd gesetzt haben. Man macht sich natürlich wieder frei davon. Das ist, jetzt übrigens war das gar nichts mit den Republikanern. Hat nichts damit zu tun, dass die ganzen Republikaner am Ende dann für ihn selber Werbung gemacht haben, weil sie sich denken, ja, ich möchte ja auch noch einen Ministerposten haben. Sondern es geht jetzt darum, jetzt übrigens war es auch nicht unsere Schuld. Wir wollten ja Bernie. Wir wollten Bernie. Vor allem China ist jetzt auch noch nicht mal das. China-Taiwan war ja quasi die erste Geschichte. Der neue heiße Scheiß ist ja, Russland angeblich den Wahlkampf inszeniert hat oder beziehungsweise maßgeblich beeinflusst hat, manipuliert, ja. Und dass Trump auch, also was ihm halt noch zusätzlich. Oder wo er sich zusätzlich noch keinen Gefallen zu tun scheint, ist, dass er angeblich diese CIA- und Geheimdienst-Briefings, die er jetzt quasi als President-Elect bekommt, dass er die einfach nicht liest. Und was hat man sich denn gedacht bei so jemandem? Ja, der wird wahrscheinlich auch seine Firmen, wird ja nichts gelesen, aber er hat einfach nur gesagt, ja, ist okay. Der hat wahrscheinlich, war zumal sehr damit beschäftigt, das Logo für die neuen Trump-Steaks auszusuchen oder so. Ja, es ist halt nämlich genau, irgendwann wird's halt gegebenenfalls, vor allem da werden ja dann die Amis werden da ja dann, wie sagt man, da sind sie ja dann empfindlich, wenn es darum geht, so die Sicherheit der eigenen Truppen und so und wenn dann der Präsident nicht informiert ist und irgendwie so. Ja, ist natürlich, Puh, ja, und ich denke, man muss dann immer darüber nachdenken, so seltsam, anmutend, komisch man das jetzt auch finden mag, wie Trump sich verhält. Ich meine, es geht da am Ende geht es wirklich um Menschenleben. Absolut. Also im ganz Konkreten, wenn es jetzt wirklich um Armee, Krieg und Ähnliches geht. Ja. Und im Kleinen, wenn es darum geht, dass die Rechten jetzt denken, oh, wenn es wieder okay ist, auf Schwarze loszugehen, ja, wenn es wieder okay ist, auf Frauen loszugehen, wenn es wieder okay ist, auf Transsexuelle und Schwule loszugehen. Und warum nicht? Wir haben jetzt einen sexistischen... Ich meine, ich glaube ja immer noch nicht Daddy ganz daran... Daddy said it's okay. Ich glaube zwar immer noch nicht ganz daran, dass Trump... also sexistisch auf jeden Fall, aber dass er jetzt groß rassistisch oder ähnliches, ich denke, das war alles nur, macht es natürlich nicht besser, eine Rolle ja, für, klar, ja, für, genauso wie die AfD das macht. Die meisten der AfD-Leute sind auch einfach nur frustrierte Leute, die sich denken, yo, dann ein bisschen Erfolg jetzt nochmal, ne, damit funktioniert's. Und aber wenn man jetzt bedenkt, die Leute wissen das natürlich nicht. Die sehen einfach, okay, ist jetzt egal, ob der daran glaubt oder nicht, er wurde gewählt und es wurde wieder salonfähig gemacht. Wir schrauben die Uhr jetzt, die soziale Gerechtigkeitsuhr jetzt einfach wieder auf 20, 30 Jahre zurück. Ach, und das macht mich unheimlich traurig. So amüsant man das auch finden mag. Ja. Ne, mit, ist, ja, lustiges Toupet und er ist ein Trottel und ähnliches, dann hahaha, Galgenhumor. Ist, ja, ja. Für uns ist es vielleicht lustig. Es gibt in Amerika... Ja, Randgruppen, die es halt nicht lustig finden. Ja, aber halt selbst denken, für uns, Shit. Ich meine, wir reden hier immer noch vom, ne, zukünftig mächtigsten Mann der Welt wahrscheinlich, ja, so, ne, neben Putin. Ja, und insofern ist es halt eben ja, gut, nur aber bei Putin lustig, weil es halt schon echt ist. So. Und bei Putin, egal was man von Putin halten mag, und ich bin selber kein Fan, aber bei ihm hat man wenigstens das Gefühl, so devious das auch ist, er weiß wenigstens, was er tut. Der Mann, ja, kommt vom Geheimdienst, der ist organisiert, der ist höchstwahrscheinlich sehr klug. Ja, der ist und organisiert böse. Ja, aber... Ja, ja. Ja, ich weiß, ja, aber, ich weiß. Aber was willst du? Ja, willst du rechtschaffen böse oder willst du chaotisch böse, um jetzt in Dungeons and Dragons Gesinnungssprache zu reden? Ja. Wobei Trump, glaube ich, eher chaotisch neutral ist. Er ist chaotisch neutral. Er glaubt ja an nichts von dem. Dadurch ist er die ultimative Wildcard, weil es einfach alles egal ist. Trump ist einfach so ein Random Number Generator, glaube ich. Das ist einfach, du weißt einfach wirklich gar nicht, was rauskommt. Insofern bin ich mal gespannt auf 2017. Momentan kommt ja nichts raus. Es passiert ja gar nichts. Ich glaube, es hält noch. Es passiert. Ja, klar. Jetzt erstmal gar nichts. Aber wird noch spannend. Ich bin gespannt auf 2017. Ich glaube, es wird für mich privat wird's nett. Für den Rest der Welt, I don't know. Ich bin weiß und männlich und in meinen 20er Jahren. Wir hoffen. Das finde ich übrigens auch mega gut, wenn Leute. Meine. Wenn Leute mir sagen, oh, ich hätte so gerne in den 60ern und 70ern gelebt. Wegen der Musik und allem. Und ich denke mir, ja, lass mich mal raten, du bist höchstwahrscheinlich weiß, weil es gibt relativ große Bevölkerungsschichten, die es gar nicht so geil in den 60ern und 70ern fanden. Ja, oder in den 30ern, ja, auch mit dieser geilen Cowboy-Romantik. Wer findet eigentlich Cowboy-Romantik? Wer steht darauf? Wahrscheinlich nicht Schwarze, die waren zu der Zeit Sklaven. Du kannst mir folgen, ne? Du kennst ja diese ganz hippe Argumentation. Oh, ich bin nicht in der richtigen Zeit geboren worden. Ich wollte in den 60er, 70ern groß werden. Ja, klar, es ist noch vollkommen okay, war sexistisch zu sein und weiß und rassistisch. Ja, absolut. Naja. Zu dem Thema kann ich die wunderbare Serie Life on Mars empfehlen. Die ist sehr schön. Kenn ich noch nicht. Kennst du die nicht? Die ist mit, und jetzt lass mich lügen, ich verwechsel immer Martin Freeman und den anderen Guy, der genauso aussieht. Es ist eine britische Serie und es geht darum, dass ein Modern-Day-Cop ein Trauma, ein physisches Trauma erleidet, über einem Unfall oder sowas. Und er verfällt in ein Koma und wacht sozusagen in den 70er Jahren auf und ist dann in den 70er Jahren in dieser Polizeiwache. Und es ist alles einfach so kompletter Bullshit und die sind alle halt die ganze Zeit am Rauchen, alles Alkoholiker, alles voll die sexistischen Arschlöcher, so die, ne, weil wirklich also so Madman-mäßig, beziehungsweise noch viel krasser, wo die halt die Sekretärinnen geslappt werden und sonst was und machen halt einfach absolute beschissene Detektivarbeit, bis gar keine Detektivarbeit und er geht sozusagen da rein und muss ein bisschen sich zum einen in dieser Welt zurechtfinden und irgendwie den Laden aber auch zum anderen aufräumen und vielleicht letzten Endes auch gucken, wie er aus diesem Koma wieder rauskommt, falls es tatsächlich so ist. Und die ist super gemacht. Also Life on Mars ist eine tolle Serie, kann ich nur jedem ans Herz legen. Wie viele Staffeln oder Folgen? Ich glaube zwei. Ich gucke mir nichts mehr an, wenn ich wenigstens schon eine Staffel draußen also es ist die erste Staffel ist super und die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Guck mal rein. Auch Empfehlung an euch. Und wo ich jetzt gerade schon dabei bin, so Popkultur-Empfehlungen raushauen. Ich habe heute ein Spiel mir besorgt, weil ich irgendwie Weiß ich auch nicht, weil ich Langeweile hatte und mir ein bisschen mehr... Weil ich einsam bin und ich habe schon alle Pornos geguckt, die es auf dem Internet gibt. Und Simultan auf mehreren Geräten. Nein, ich habe mir auf dem Telefon ein Spiel geholt. Ich weiß jetzt leider nicht, ob es das auch für Android gibt. Ich bin ja leider Apple-Fanboy. Und zwar Reigns. Und das ist saugeil gemacht. Es ist so ein Spiel, wo ich sagen würde, halt, so ein Ding, wo ich auch von irgendeinem Indie-Developer, was man auch zufällig im Netz hätte entdecken können und dann so einfach so 7,5 Stunden damit zubringt und dann auf einmal merkt so, boah, du hast gerade 7,5 Stunden so ein Minigame im Internet gespielt. So wie bei Civilization früher, das war toll. Ja gut, aber das... Oder also, Diablo. Ich meine, er ist echt so eins von diesen Indie-Games, die du halt irgendwo im Internet entdeckst, die aber einfach so unglaublich tief und umfangreich gemacht sind und mit geilem Story-Setting oder wie auch immer, dann denkst du einfach so, boah, geil. Ganz kurz, hab ich noch nie gehabt mit diesen Handyspielen. Mich hat's noch nie ein Handyspiel fesseln können. Vielleicht dann gib dir das mal vielleicht. Also ich meine, ich weiß nicht, wie viel Spielzeit da noch drinsteckt. Ich habe heute sehr hart drauf abgesucht, ich hab's noch nicht durchgespielt, falls man das in dem Sinne durchspielen kann. Also es ist Reigns und es geht darum, in so einer minimalistischen Optik, ist es im Grunde genommen so ein text-based RPG. Und du bist quasi ein Regent und fängst irgendwie an und dann kommen jedes Jahr kommen quasi deine Berater oder deine Untertanen und wollen halt irgendwas von dir. Und du musst sozusagen dein Königreich ausbalancieren zwischen den verschiedenen Fraktionen, also Kirche, Armee, Bevölkerung und halt Finanzen. Und dann kommen die ganzen Berater und du musst halt immer Entscheidungen treffen und du hast immer nur zwei Auswahlen. Also immer nur Ja oder Nein oder dies oder das und so weiter. Und das Ganze ist halt noch eingebettet in so eine größere Rahmenstory und hat so ein bisschen philosophischen Anklang. Und es ist echt super gekauft. Entertaining. Alles gut, werde ich mir holen. Das erinnert mich ein bisschen an das 2,99 Euro im App Store. Erinnert mich ein bisschen an das Spiel, also R-E-I-G-N, ne? S. Also Herrschaft, die Herrschaften, ja. Erinnert mich ein bisschen an das Spiel Democracy 3. Das habe ich mal kurz gespielt für ein Wochenende. Das war auch ähnlich. Du hast mit ganz vielen Parametern gespielt, musstest dann steuern und ähnliches balancieren und musstest dann wiedergewählt werden. Ist das sowas wie Bundestagssimulator 2017? Wo du die große Koalition steuerst und es passiert das ganze Spiel einfach gar nichts. Genau, und du läufst permanent nur mit so einem Feuerlöscher rum und versuchst so diese Flüchtlingskrisen, diese brennenden Flüchtlingsheime so auszulöschen, die kleinen Brandherde. Während du Waffen verkaufen musst, genau. Sehr schön. Genau. So. Hast du noch irgendwas? Ich würde auch fast sagen, damit jetzt die Sendung ich würde sagen, mit diesen wunderbaren Entertainment-Tipps können wir die Sendung eigentlich vom Podcast-Part her können wir das, glaube ich, eigentlich abschließen. Und ich meine auch, denke auch, dass unser was ist denn jetzt hier? Wollen wir vielleicht noch eine kleine kurze Ansage machen, bevor wir jetzt hier so einfach mir nichts, dir nichts aufhören? Du meinst, bevor wir mir nichts, dir nichts in den Story-Part übergehen und uns mit großen Schritten Richtung Showdown bewegen? Ja, genau. Vor dem Showdown. So, ich möchte noch einmal, wir hier bei Creamspeak möchten allen Hörern. Wir machen jetzt diesen wunderbaren Podcast, der uns so gut gefällt. Seit nunmehr 32 Jahren und unser mittelständischer Betrieb hat... Wir machen das jetzt seit 6 Monaten. Fast. Vielleicht sogar genau. Vielleicht auch mehr. Ich weiß es nicht. Ich bin nicht der Klügste. Und wir machen das jetzt seit einem knappen halben Jahr. Und wir wollten uns einmal ganz kurz bei unseren lieben Hörern dafür bedanken, dass ihr uns die Treue haltet. Mittelprächtigen Folge 21 Folgen. Und wir machen das für euch mittlerweile fast so viel wie für uns. Und es ist einfach nur ein großes Dankeschön an die Hörer, die jede Woche dabei sind, mitfiebern, wie es weitergeht. Wir werden nächste Woche unsere letzte Folge für dieses Jahr für immer aufnehmen. Oh, stimmt, wir werden nächste Folge aufhören. The End of Creamspeak. Genau. The End gibt uns of Creamspeak. 10.000 Likes. So, wir werden nächste Woche unsere letzte Folge für dieses Jahr für diese Staffel veröffentlichen. Und dann gehen wir in eine kleine Pause von 3 bis 4 Wochen. Denn wir haben noch ein paar andere Projekte im Rohr. Wir haben da so eine, wir haben so eine kleine Porno-Produktionsfirma aufgetan in Bottrop-Kirchhellen und sind genau. da vorstellig und geworden. Das, haben gesagt, wir haben mehrere tausend angeschrieben und das sind die einzigen, die richtig. Uns genommen haben. Mhm. Ohne Bilder. Ohne Bilder. Und naja, wir haben ein paar. Wollen wir schon sagen, was wir machen? Sollen wir schon verraten? Wir sind in der Vorbereitung von einer schönen kleinen. Eigentlich großen, schon fast von zwei Sachen, oder? Großen kleinen. Lass uns nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Okay, falls wir sagen nicht zu viel. Falls du von einem Radfahrer angefahren wirst über die Weihnachtsferien und dann wieder im Krankenhaus liegst oder sowas. Wir sagen nicht zu viel, aber es wird wahrscheinlich das Beste, was ihr je gehört oder gesehen habt. So sieht's aus. Also, freut euch auf jeden Fall darauf. Wir werden nächste Woche noch einmal vielleicht eine extra große Weihnachtsfolge machen. Wer noch nicht reingehört hat, beim @nebensprechen sind wir im Adventskalender gewesen. Und zwar in Türchen Nummer 11 mit einem kleinen Weihnachtsspecial. Und richtig, das kommt aber auch nochmal. Genau, oder? Das werden wir bei uns auch nochmal. Ja, wir veröffentlichen das bei uns auch nochmal. Aber hört auf jeden Fall da rein. So, waren das alle Announcements. Also, ein großes Dankeschön an alle Hörer. Vielen, vielen Dank. Wenn ihr uns noch nicht auf Twitter oder Facebook folgt, macht uns eine Freude. Folgt uns, hinterlasst uns was Liebes. Schreibt uns Kritik, gute oder schlechte. Schreibt uns einen kleinen Hörerbrief. Nehmt mit uns Kontakt auf. Wir freuen uns über jeden Kontakt mit Hörern. Wir sind sehr, sehr einsam und wir brauchen Liebe. Meine Mutter hat mir seit 13 Jahren schon nichts mehr geschrieben. Ich brauche Kontakt. So. E-Mails. Ihr wisst Bescheid. Ihr habt uns ja, wir dürfen auch nicht zu viel Pathos jetzt drüber kippen, weil wir haben ja noch eine Folge letzte Woche. Mehr geht auch nicht wirklich. Genau, wir machen das Gleiche das nächste Mal nochmal. Wir machen einfach Copy-Paste und das kommt ja in jede Folge. Copy-Paste. Das ist einfach so super authentisch. Wir machen einfach Copy-Paste. Das ist sehr authentisch. Wie authentischer unser YouTuber. Authentischer als das wird es nicht mehr, deswegen kopieren wir es und machen es einfach wieder. So, ich glaube, ich meine zu hören, dass hier, ich höre doch was. Ich glaube, Günther Wallraff ist langsam fertig mit Ummaskieren. Ich bin es, Günther Wallraff, und ich bin fertig mit Ummaskieren. Nun werde ich meine Fluchtkapsel besteigen und... Was ist das? Achtung, Achtung, wir werden angegriffen. Herr Rammstufe Rot, ich wiederhole. Achtung, Achtung, wir werden angegriffen. Herr Rammstufe Rot, alle Einheiten sofort auf den Hauptplaza. Ah, wie ich höre, hat die Schlacht bereits begonnen. Nun denn, es wird höchste Zeit, mich von Ihnen zu verabschieden. Machen Sie es gut und auf Nimmerwiedersehen. Nicht so schnell, mein Freundchen. Lassen Sie den Schnauzer fallen, Wallraff. Es hat sich ausgegüntert.